Fans, M.O.T. Eisenstadt, was geht? M.O.T. Pogelands representiert jetzt die Kollabor mit den Katzen Jungs. Ich bin und bleib die Eins, man heißt die Scheiße. Sei mal frei, was man auf der Straße pumpt. Mir ist ganz egal, was anderes an mich höre nicht zu. Mache das, was im Pass gehört, nicht dazu. Ich pass mich nicht an, hab nen ganz fetten Sack. Den allerlängsten Schwanz, bloß in höre in die Kuh. Vielleicht erkennst du von selbst den Unterschied. Dazu vielleicht, wenn ich rappe, ist mein Grundprinzip. Das ist Mixtape-Shit, wenn ich will, dann spitte ich. Ein Mikro so trippig, dass es Funken schießt. Mein Einser bis dato kein Label-Deal. Ein Zwein ist Rap für mich Nebenverdienst. Mal im Ernst, ich leb die Shit. Wenn ich der Beleg mit Bildern, mag ich's grad in den Seelenfrieden. Jeder möchte gern, möchte gerne Rapper sein. Oder Gangster sein, oder was für dich. Doch Junge, wenn du in meine falsche Kick, kommst du, stell dich ein und letzten Endes Zeit. Sieg in der Web steckt nur weit drin. In meinem Web steckt die Wahrheit drin. Ich bin Straße, Junge, mach mich falsch an. Aber passiert dir das Entdecken ein Auge schlimmer als das von Harald Junke. Ich muss mit Rap keinen Cent verdienen. Im Gegenteil, ich treffe Pferde, Beats und Produzententeams. Ich mache Rap-Musik aus zwei Köten. Zum einen bin ich selbst verliebt. Zum anderen will ich nichts Grenzdebiles in den eigenen Verwänden spielen. Dafür zu zahlen werden schlechte Deal. Wir bringen den neuen Wind. Stoffe, denen die Träume sind. Mit Bestpreis-Garantie. Es gibt nur ein Team, ja, ihr kennt den Namen. Lasst das Heden, Bitches, das ist die letzte Warnung. Das hier sind Young Gunners, echte Desperados. Man kann davon euch zwicken mit dieser Rap-Kollabo. Ich sehe, gebt euch Mühe, doch es nützt euch nichts. Denn euer Output ist nicht mehr, es ist ein Mückenschiss. Und egal, was ihr uns entgegenwerft, ist halt so unbedeutend, gar nicht der Rede wert. Sieht aus wie schlecht, Wetter für dich Backpacker. Ich hab bessere Beats und ich rap fetter. Du bist fronten, mach dich ich lächerlich. Du bist kein guter Rapper, sondern schlechter Witz. Mir ist ganz egal, ob du heute im bist. Kack auf die Bitch und bist heute Image. Bevor ich da Tour finde, deine Karriere ist mittlerweile neunten in. Das hier ist real. Mir ist im Modetrend, ich buck in die Hände und baue mir ein Monument. Ich rap, bis jeder Arsch meine Strophe kennt und mein Poster in jeder Wohnung hängt. Ich hab ne Menge Fans, nein, nenn mich den Champion. Ich könnt's mir leisten, mich anzupreisen, doch ich bin nicht dekadent. Ich bleib am Boden der Tatsachen, das Mic ist mein Statussymbol. Nie mehr nur Wasser und Brot, glaub mir, Homie, ich hasse nur Flows. Was ich bezahlte, bald hab ich das, was ich schon immer wollte. Übernimm die Kontrolle, spiel meine Rolle und bring eine verdammte Lawine ins Rollen. Ich hab echt viel trainiert und bin jetzt in der Form meines Lebens. Ich will fast nach vorne bewegen, Zeit den Funken zu heben. Ich bin die Nummer 1, halt euch den zweiten Platz. Meinetwegen, tut mir leid für euch, aber es kann nur einen geben. Es gibt nur ein Team, ja, ihr kennt den Namen. Lasst das Heden, Bitches, das ist die letzte Warnung. Das hier sind Young Gunners, echte Desperados. Man kann davon euch zwicken mit dieser Rap-Kollabo. Ich sehe, gebt euch Mühe, doch es nützt euch nichts. Denn euer Output ist nicht mehr, es ist ein Mückenschiss. Und egal, was ihr uns entgegenwerft, ihr seid so unbedeutend, gar nicht der Rede wert. Tja, guck mal, sogar unser DJ rappt besser als ihr. HME, zeig mal, was los ist. FTF, Baby. Ich zeig, was abgeht, bleib wahrhaftig, der Meister des Faches. Mit Reimen bewaffnet, der feinere Parts aus Graz sind das Fazit. Das ist gemeinsame Sache. Ich zerstör deine Crew und sprenge mehr als nötig ist, wie John McClane und Schweinebacke. Meine Attacke kommt aus dem Nichts, auch für Oberbosse. Faustregel dabei heißt, ich gebe stets seine Mutter Fick. Mein Rap, der Kern der Sache, das Mikrofon ein Brennstab. HME, meine Person gleicht einem AKW. Die Leute merken sofort, ich bin Battle Rap, auch wenn sie nicht verstehen. Verstehen, was ich sag, wenn sie mich beim Freestyle sehen. Ich rhyme am besten bei den Nässe, macht doch 50 mit den 12, 10, 5, 6, 44, 7 Stashes. Ich will am Beispiel geben, ich komm mit Sätzen an wie deine Rap. Scheiß ich locker aus der Hüfte wie ein Seitenausgang. Und was ich sag, schreib ich nieder im Text. Denn jeder Freestyle von mir ist ein ungeschriebenes Gesetz. Es gibt nur ein Team, ja, ihr kennt den Namen. Lasst das Heden, Bitches, das ist die letzte Warnung. Das hier sind Young Gunners, echte Desperados. Man kann davon euch zwicken mit dieser Rap-Kollabo. Ich sehe, gebt euch Mühe, doch es nützt euch nichts. Denn euer Output ist nicht mehr, es ist ein Mückenschiss. Und egal, was ihr uns entgegenwerft, ihr seid so unbedeutend, gar nicht der Rede wert.